Guten Tag, wünsche ich bitte. Guten Tag, mein Herr. Mit was kann ich dienen? 6 Zigarren, a 20 Pfennig. Was wollen Sie, Zigarren? Ja, das ist doch ein Schallplattengeschäft hier. Bei uns gibt es keine Zigarren, da müssen Sie in einen Zigarrenladen gehen. Wir haben nur Schallplatten zu verkaufen. So, dann geben Sie mir Schallplatten. So, ja, ist gut, die können Sie schon haben, gewiss. Was sollen das für Platten sein, bitte? Ja, so. Wie runde, schwarze Platten halt, wie halt Nein, Schallplatten. Nein, ich meine, wünschen Sie Musik oder hören Sie lieber Gesangsplatten? Nein, Schallplatten, nicht mit Musik, so mit gewöhnlichem Schall halt. Ja, Schallplatten. So. Ja. Ja, ich verstehe Sie schon. Einen Moment, ich lasse Ihnen einmal etwas vorspielen. Ja, sind Sie gut. Und das Ganze hier nochmal runter. Rewind. Weiß er nicht, ganz egal.

dass es einmal so weit kommt, du und ich, für alle Ewigkeit, nur zu zweit. Durch dich weiß ich, dass es sich zu leben lohnt. Spiel wie ein Butler.